neue Qualitäten des Lebens und des Wohnens, des Alltagswohnens analysiert und uns klar macht, wie unsere banalsten Handlungen sozial geprägt werden durch die Technologie, durch die Verhältnisse, in denen wir existieren. Der hat vieles zur Kunst geschrieben und vielleicht am berühmtesten ist sein Aufsatz Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, wobei er versucht, da auszudenken, wie sich in unserer Zeit die Kunst und die Kunstrezeption sich verändert hat unter dem Druck der Technologie, des Kommens des Films und der Fotografie, wie dabei neue Verhältnisse zwischen Zuschauer und Kunstwerke hineinkommen. Er sagt dazu zum Beispiel, dass mit der technischen Reproduzierbarkeit kommt uns allen die Bilder, die Abbilder zumindest, in die Hände. Wir können mit denen umgehen, wir können die in unsere Welt mit hineinbeziehen und dadurch kriegen wir eine neue Beziehung zur Kunst. Das ist nicht mehr das, wozu man hinpilgern muss, wozu man hingehen muss, um das in ihrer Einmaligkeit und Einzigkeit zu sehen. Wir haben alle, können alle Erfahrungen mit der Kunst machen, sei das als Nachbildung von sogenannten großen Kunstwerken oder sei das als schon von sich an reproduzierte Werke wie Film und Fotografie, wobei es keinen Sinn mehr macht, nach dem Original zu fragen. Und dadurch wird, könnte man sagen, unser Leben kulturisiert. Wir haben alle dann einen bestimmten Zugang an diese Sachen. Das heißt bei langem nicht, dass wir alle das nutzen oder Nutzen von machen, aber es ist ein Potenz, eine Tendenz, da existiert. Und das endet dann unsere Beziehung mit der Kunst und gibt uns Möglichkeiten, die man dann so später anwenden kann, um die generelle Beziehung zur Kunst umzustellen in der Gesellschaft. Ja, wir haben ja jetzt schon ein bisschen über Benjamin als einen Kunsttheoretiker gesprochen und er war ja nicht nur ein Kunsttheoretiker, sondern hat auch selber Methoden der Avantgarde angewandt. Also beispielsweise die Montage oder er hat das Passagenwerk sollte ja eigentlich auch mit einer surrealistischen Methode entstehen. Für mich wäre jetzt die Frage, was verband Benjamin mit der Kunstavantgarde und was hat ihn insbesondere mit dem Surrealismus verbunden? Ja, also Benjamin hat sich von Anfang an oder von früh an für das Fragment interessiert. Das könnte man vielleicht sehen als Metapher der Welt. Also wenn, wie er sich gedacht hat, die Welt als Zusammenhang irgendwie falsch zusammengestellt ist, dass es Ungleichheiten gibt zwischen den Klassen, zwischen den Menschen, zwischen den Geschlechtern und so weiter, wenn das ungleich zusammengestellt ist, dann musste das zerschmettert werden und wieder aufgebaut werden. Deswegen hat er sich interessiert, auf der einen Seite für die politischen Fassungen, die das gesagt haben, also die von neu anfangen wollten, also in der Tat von neu anfangen, nicht das nur von sich geben würden, wie die Nazis, sondern die Revolutionären, die von wieder alles aufbauen möchten. Zu derselben Zeit ist in den Kunstdiskurs auch so ein Ansatz dazu, wie bei den

unvermeidlich. Der stellt es nicht so dar. Also es hätte auch anders sein können. Aber es ist so gekommen und man kann dann die Tendenzen dazu sehen. Und, so diese Stadt, die sich als vollkommen prunkhaft vorgibt, gerade dadurch in seinen Elementen sieht man die Kerne des kommenden Gefahrs, der Militarisierung, der Vermarktung der Gesellschaft, der Wirtschaft und so weiter. Aber warum schreibt Benjamin das? Ich glaube, er schreibt das, weil er sich unheimlich interessiert für die Kindheit und die Möglichkeiten der Kindheit, die sich reproduzieren in jeder Generation. Und der versucht, einen weitäugigen Blick zu erfinden, wodurch alles, was passiert, sich offen darstellt. Es hätte auch anders sein können. Es könnte nicht Krieg kommen, sondern die große Spielerei. Es könnte Identifikationen kommen statt Schlacht zwischen den Menschen. Benjamin sagt zum Beispiel, wie das Kind sich so gerne den anderen Sachen und den anderen Menschen imitiert. Und das ist eine Art Identifizierung statt den anderen ausgrenzen. Und das ist ein Impuls, das sich in der Kindheit lagert. Und in dem Sinne könnte man auch sagen, dass er dann quasi eine Kindheit des Kapitals ausgräbt, die, oder vielleicht besser, eine Kindheit der Technologie und der sozialen Entwicklung ausgräbt, der sich anders hätte ausfalten können. Benjamin hat sich ja auch vor allem einen Namen gemacht, weil er die Werke des französischen Dichters Baudelaire übersetzt hat und sich sehr intensiv mit ihm auseinandergesetzt hat. Was verbindet Benjamin mit Baudelaires La pour la? Also für Baudelaire hat er sich interessant, weil Baudelaire als repräsentativer Dichter da vorkommt. Benjamin interessiert sich, wie gesagt, für die Kindheit sozusagen von dem Kapital oder von dem kapitalistischen Zeitalter. Und Baudelaire steht da Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankreich nach einer Reihe revolutionärer Versuche, die immer wieder scheitern, einigermaßen oder sich nicht verallgemeinern. Und in dem Sinne sind nur halbe Revolutionen. Da ist Baudelaire und der ist Erbe von all dem. Und der versucht zu schreiben, der will Poet, der will Lyriker werden, aber der will Lyriker werden in der Zeit, als die Kunst sich völlig umgestellt hat, als es nicht mehr Patronat gibt, als wie Marx sagt, und Benjamin interessiert sich für diesen Absatz aus Marx, Napoleon der Dritte, sobald er seine Herrschaft vervollkommen hat, braucht nicht mehr die Intellektuellen, die Leute, die für ihn die Ideologie vorschreiben können oder Propaganda machen können. Er ist jetzt an der Macht, er ist dort gelangt und braucht diese Leute, diese Schriftsteller und so weiter nicht mehr, weil sie immer nur Fragen und Probleme und alles aufwerfen. In dem Sinne dann gibt es kaum eine Rolle mehr für die Intellektuellen und die Schriftsteller und besonders nicht die Lyriker, deren Lyrik keiner braucht. Deswegen müssen diese Leute sich an die Markt wenden und versuchen dort andere Märkte, andere Kunden da zu finden, die vielleicht das Lyrik wollen oder Journalismus, und Baudelaire war auch Kritiker wie Benjamin, hat so zu den Kunstsalons Rezensionen geschrieben und Sachen über die Mode und so weiter. Also Baudelaire interessiert Benjamin, weil er genau zu der Zeitpunkt kommt, in dem ein Mensch seine intellektuelle Arbeit verkaufen muss. Und er geht wie jeder andere Mensch, wie jeder andere Arbeiter, der sich seine Arbeitskraft verkaufen muss auf dem freien Markt. Und Benjamin sagt, dass man diese Widersprüche, diese Probleme, diese Verletzungen, diese Unsicherheiten schon in der zerbröckelten und bitteren Lyrik Baudelaires lesen kann. Und dass Baudelaire vom Alltag schreibt, dass er über Steuer auf Wein schreibt oder über die Straßen und wie man sich dort einnisten muss, weil man keine luxuriöse Wohnung mehr hat oder wie man auf dem Asphalt die anderen Leuten als Beute sehen muss, um die kuriosesten Typen in die Gedichten hineinzubringen, über denen zu schreiben und das dann zu verkaufen als Physiognomie oder als lustige Skizzen einer Gesellschaft. Baudelaire zeigt dann eine neue Art des Wohnens innerhalb der Großstadt, wo ein Mensch immer auf der einen Seite bereit sein, was zu machen, was zu sehen, was hinaufzuschreiben, falls man das dann an die Zeitungen verkaufen kann. Auf der einen Seite ist man immer ein bisschen betäubt, weil es so schockierend ist auf den Straßen, weil es so viele Einflüsse und Impulse gibt, dass man, wenn man sich denen voll aussetzen würde, würde man krank oder geisteskrank oder überfordert irgendwie. Und diese neuen Methoden des Lebens, diese Techniken des Lebens, wandeln sich in Techniken des Schreibens, was Benjamin dort im Baudelaire da findet und auslegt und analysiert. Benjamin hat ja jetzt nicht nur in die Vergangenheit geschaut und sich mit der Dichtkunst der Vergangenheit auseinandergesetzt, sondern er hat sich auch sehr intensiv mit Künstlern seiner Zeit auseinandergesetzt, so zum Beispiel mit Bertolt Brecht, mit dem ihn auch eine sehr intensive Freundschaft verbunden hat. Könntest du diese Beziehung irgendwie beschreiben? Ja, es ist eine interessante Beziehung und auch eine kontroverse Beziehung, weil seine anderen zwei Freunde, die ihm ganz eng waren, Gershom Scholem, der Zionist, der nach Palästina gegangen ist, und Theodor Adorno, der jünger als Benjamin war, aber ihn zum Teil gestützt hätte. Beide haben die Beziehung mit Brecht verurteilt und meinten, also die könnten das gar nicht verstehen. Brecht sei grob, zu politisch oder bzw. marxistisch. Benjamin aber hat wirklich eine gute Beziehung zu Brecht und hat viele Monate sogar zusammen mit ihm gelebt in den Norden, als Brecht weg aus Deutschland musste und nicht nach Moskau gehen wollte, sondern oben nach Dänemark zuerst und Schweden. Benjamin, weil er überhaupt kein Geld hatte, als er älter war und auch also in seinem ganzen Leben, nachdem er aus der Hause weg war, ist er ziemlich arm geworden. Also Brecht hat ihn unterstützt dabei, dass er ihn monatelang bei ihm in Skandinavien wohnen lässt und die Bibliothek also Benjamin übergeben hat, sodass er seine Schriften, was er auch für Geld machen müsste, dort schreiben konnte. Ich glaube, was die zwei verbindet, also sie sind zusammengebracht worden in den 20er Jahren und da hatte Asia Latsis, die Freundin von Brecht zu der Zeit, was mit zu tun. Sie arbeitet im Theater in Riga und Kindertheater und glaube, es war durch die, dass die Beziehung vermittelt würde. Und die haben sich halt füreinander interessiert. Es ist komisch in einem gewissen Sinn, in dem Benjamin viel lieber über den Film geschrieben hätte als über Theater. Für ihn war Theater nicht eine vergangene Form, aber nicht nötigerweise eine Form der Zukunft. Aber die Form, die Formen, mit denen Brecht gearbeitet hatte, dieses epische Theater, hat vieles gemeinsam mit dem Film, gerade durch diese Zerstückelung, durch die Unterbrechung, die, auch wenn man das im Film nicht sieht, die immer dabei ist im Film, weil es durch die Montage zusammengestellt werde. Bei Brecht ist das auch ein formales Prinzip, dass das werde durch kleine Szene gemacht, genauso wie Gags in den Trickfilmen, was Benjamin ja auch interessiert. Das heißt, es werden die Sachen immer aufgebrochen. Es gibt immer eine neue Sichtweise oder die Zeitpunkte werden anders und man geht aus einer Zeit in die andere und so weiter. Es ist alles nicht lineare, sondern zusammengestellt. So im Film nachher wird das alles so zusammengestellt. Bei Brecht ist es halt so geschrieben, dass man keine griechischen Prinzipien von der Einheit, von der Zeit, von dem Raum von der Weise bracht, sondern man sich frei über Zeit und Raume und Arten sich verfügt. Was noch? Also Benjamin war zu der Zeit vielleicht die grundsätzlichste Versuch, die Ästhetik zur Politisierung, neue Art des Zuschauens zu finden, die Zuschauer anders mit einzubeziehen in den Stücken. Genau war das so für Benjamin bei Film, dass der Film den Zuschauern anders aufwirkt als andere Formen der Kunst, dass die Zuschauer sozusagen aktiviert werden oder sich berechtigt fühlen, da ein Urteil aufzugeben, also die Handlung zu beurteilen in irgendeinem Sinn, auch sowohl bei Film wie bei Brecht, dass die Künstlichkeit der Situation zu verstehen, durchzusehen und dann zu kommentieren. Also für Benjamin hat Brecht dann Methoden ausgelegt im Theater, was sich auch übertragen lassen auf den Film, was er dann gemacht hat. Gut, dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch.